南無オペニス釋迦牟尼佛。 南無オペニス釋迦牟尼佛。 南無オペニス釋迦牟尼佛。 南無オペニス釋迦牟尼佛。 南無オペニス釋迦牟尼佛。 南無オペニス釋迦牟尼佛。 南無タセ Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase。南無タセ Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase。南無タセ Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase。So, gestern haben wir über die vier Objekten, die man in der Praxis von Meditation begegnet, nach der Lehre von Yogacara. Und wie wir wissen, nach der Lehre von Yogacara, alles, was passiert, eigentlich kann nicht getrennt von Geist passieren. Wir werden das sehen. Und die Aufgabe von einem Yogi ist, den Geist zu verstehen. Und beste Weg, den Geist zu verstehen, ist alles verstehen in Bezug auf Geist. Deswegen alles, was wir erfahren nach der Yogacara-Lehre, ob man es den Geist als etwas Wirkliches betrachtet oder als ein Mittel für Verwirklichung, das ist eine andere Frage. Aber wenn man Mahayana übt, der Mittel für Mahayana ist, alles in Bezug zu dem Geist zu betrachten. Und der Geist in Mahayana ist die Soheit. Die Soheit der Dinge kommt vom Geist. Wo anderes kommt, kann es kommen. Wenn wir leiden, wenn wir samsarische Leiden erleben, das ist auch nur ein Geist. Wenn wir Nirvana erleben, nach der Lehre von Yogacara, das ist auch nur Geist. Was immer wir erleben, es ist Geist. Und Transformation des Geistes, das von Anfang an die Wahrheit darstellt, in verschiedenen Gestalten, auf Grundlage von unserem festen Überzeugung, dass es ein Ich gibt in Personen und in den Sachen. Diese feste Überzeugung, die viel tiefer ist, als wir uns vorstellen können, ist auf einer Seite durch unterscheidenden Geist. Diese wird dann beseitigt, wenn man die direkte Erfahrung von Objekt von Befreiung hat, und dann spontane, die sehr, sehr schwer zu beseitigen ist. Wir spontan denken, obwohl wir auch nicht denken, dass diese Person oder das Ding wirklich existiert. Und indem wir so denken, wir denken, dass unsere Unterscheidungen wahrheitsgemäß sind. Die Aufgabe von der Meditation in Yogacara und eigentlich in ganzem Mahayana ist, dass man bricht diese unsere Verlassen auf die Begriffe, die unsere Realität sozusagen konstruieren. Die Sprache, egal ob in Madhyamika oder Yogacara, die Sprache ist dann ein Mittel, um die Sprache zu brechen, um diese Kraft, dass die Sprache in unserem Geist erzeugt, um denken, dass unsere Unterscheidungen wahrheitsgemäß sind, zu brechen. Dann sind wir geöffnet für die Wahrheit. Trotzdem, wenn wir meditieren, wir brauchen die Sprache. Aber wir brauchen die Sprache, um diese Tyrannie der Sprache in uns zu zerbrechen. So, wir haben gesagt, wenn wir Yogacara verstehen möchten, Yogacara dann im Gegensatz zu anderen buddhistischen Traditionen hat drei Ebenen der Realität. Ebene der Realität, die überhaupt keine Eigenschaften hat, die illusorisch ist von Anfang an. Und das ist die Realität, wie wir gesagt haben, der Wörter, der Begriffe, der Lauten, der Namen, der Sätze. Jede Wesen hat in der Tat seine Sprache, sogar Ameisen, wenn wir studieren, die kommunizieren auch. Und sie haben ein Weltbild, Weltanschauung. Wenn sie die Tiere betrachten, sie haben alle ihre Weltanschauung, ihre Vorstellung von der Welt. Aber wir sind fest überzeugt, dass unsere Vorstellung von der Welt ist diejenige, die richtig ist, und andere Vorstellungen sind illusorisch. Aber das alles ist nichts anderes als Herrschaft von der Realität, die eigentlich keine eigene Eigenschaften hat, an die wahre Realität. So, die Wesen sind Wesen, indem sie anhaften. Wenn wir aufgehört haben anzuhaften, wir sind nicht Wesen in dem Sinne von dem Wesen. Und Wesen anhaften an das, was sie durch Konzepte erzeugen. So, wir anhaften an Geld, aber für Kunzang, dieses Geld hat keine Bedeutung. Obwohl er sieht dasselbe Objekt, er ist nicht beeindruckt von 500 Euroschein, ist gar kein Eindruck auf ihn. Aber er riecht das mit der Nase, er mit der Zunge, dann vielleicht pinkelt er drauf und geht weiter. Ganz andere Reaktion, aber er sieht dasselbe Gegenstand. Dann, wenn wir jetzt kam ich aus Berlin, wenn wir uns auf Kurfürstendamm treffen und gehen von oben nach unten, wenn wir dann Kaffee trinken und jemand fragt, was hast du gesehen, wir werden uns wundern, jeder von uns hat was anderes gesehen. Jeder sieht nach dem, was ihn anzieht. Oder was nach seiner Zuneigung oder Abneigung. Oder die Zuneigungen und Abneigungen sind andere, sogar zwischen uns, die von praktisch selben Kulturkreis kommen. Nicht zu sprechen, dass ein Indianer auf Amazone hat ganz andere Vorstellungen von was Objekt von Anziehung und ablehnen ist. Deswegen erste Aufgabe, damit wir uns öffnen für neue Dimension, für Dimension von Ichlosigkeit, ist dann diese Herrschaft der Sprache zu brechen. Deswegen, wie macht es Yogacara? Es schafft dritte Realität zusätzlich zu konventioneller Realität und Realität im höchsten Sinne. Diese Realität im höchsten Sinne, die wir gelernt haben, lässt sich nicht mit den Worten fassen. Es ist nicht vergänglich, aber es ist auch nicht nicht vergänglich, es ist nicht rein, es ist auch nicht unrein, es ist das, wie wir uns vorstellen. Was wir uns vorstellen, wir vorstellen uns durch die Worte. Und die eben ist das, was uns in Irre führt. Deswegen Mahayana besonders betont direkte Erfahrung. Direkte Erfahrung von was? Von Nichtwesen, nicht wahren Wesen der Worte. Und diese Realität, dass wir uns durch Wörter schaffen, dass wir uns durch unsere Konzepte schaffen, durch Namen schaffen, diese Realität ist dann heißt Parikalpita. Es ist fabriziert all herum. Kein Teil davon ist nicht fabriziert. Aber diese Fabrizierung, so die Yogacara, geschieht auf Realität, die nicht fabriziert ist. Ohne diese Realität gibt es keine Fabrizierung. Damit man etwas fabriziert, braucht man etwas Wahres. Und das Wahre für Yogacara ist der Geist. Sogar der Geist in Irre, so Yogacara, ist wahr. Warum der Geist, der sich irrt, wahr ist? Weil wenn man diese Irre beseitigt, dann kommt die Befreiung. Dann diese fabrizierte Realität, durchaus fabrizierte Realität, ist basiert auf einer Realität, die wirklich existiert. Aber damit man sie erkennt, muss man die Natur des Geistes erkennen, die Soheit des Geistes erkennen. Also die Realität, die wir mit dem verkehrten Geist wahrnehmen, ist eigentlich nicht zu trennen von der wahren Realität des Geistes als Soheit. Es ist deriviert davon. Es ist Transformation von diesem Geist. Und diese Transformation eben geschieht, indem so lange diese Tendenz zu glauben an Existenz von Personen und Sachen in uns ist. Erst brechen wir diese Ansicht. Das wird gemacht, wenn wir direkt Objekt der Befreiung erfahren. Und dann allmählich, der Bodhisattva hat zum Ziel, diese sogar Tendenzen, spontane Tendenzen zu sehen, irgendwelche wahre Realität in Personen und Sachen zu beseitigen. Dann ist er eins mit Dharma. Dharma ist eben die Soheit der Dinge. Und diese Soheit der Dinge, wir haben erklärt, hat zwei Aspekte. Der Aspekt von Relativität und Aspekt von höchster Realität, die sich nicht ändert. Und diese Yogacara-Tradition von Asanga Vasubandhu, was dann Xuanzang nach China gebracht hat, ist interessant. Dadurch, die heißt die Dharma-Lakshana-Tradition, durch Verständnis von Eigenschaften der Dharmas als Soheit, dann kommt man zu höchster Realität von Soheit im höchsten Sinne. In diesem Sinne ist es viel näher zu Theravada oder zu sogenannte Hinayana, weil es ist sehr wichtig, die wahren Eigenschaften der Phänomene unserer Erfahrung zu verstehen, damit wir die Soheit verstehen. Man fängt nicht an, gleich mit Soheit, mit Wesen von Buddha in allen Wesen. Aber Vipassana da ist basiert auf eben auf Verständnis, wie wir getäuscht sind, wie wir in ihre Leben durch die Kraft der Werte in uns. Ja, okay, wenn es... Eine Frage zu dem Begriff Geist, wie wir ihn benutzen. Wenn der Buddha-Geist umfasst ja die Soheit aller Dinge, des ganzen Universums sozusagen. Mhm. Und unser eigener Geist ist dann... Transformation von diesem Geist. Das ist dann in der Schule. In Yogacara gibt es zwei Schulen. Ich habe am Anfang habe ich erwähnt, die Schule von Sutras und die Schule von Shastras. Die Schule von Sutras ist basiert, die meisten Mahayana Sutras sprechen von besonders Tantra und Zen und so weiter, die sprechen von Buddha-Natur. Buddha-Natur heißt auch diese Matrix der Tathagata in den Wesen. Das kommt auch sogar in allen buddhistischen Traditionen. Wird gesagt, wenn der Buddha Erleuchtung erlebt hat unter dem Baum der Erleuchtung in Bodh Gaya, sah er alle Wesen so wie Lotusblumen. Das gibt es sogar in Vinaya, in Theravada genauso. Und er sah, dass diese Lotusblumen tief in diese Schlamm von, das natürlich steht für Samsara, versunken sind. Aber er sah auch, dass es einige Wesen gibt, die schon fasst diese Ebene von über den Schlamm erreicht haben, dann der Brahma hat ihn überzeugt, er soll diese Menschen, diese Wesen lehren, weil die kennen die Lehre. Er dachte, er hat so eine, er hat was gesehen, was wir normale Wesen nicht verstehen können. Und was ist das, was wir normale Menschen nicht verstehen können? In der Yogacara-Schule, das ist eben diese Soheit des Geistes. Und diese Soheit des Geistes wird erklärt in Sandinirmochana Sutra oder in den Shastras von Asanga, Vasubandhu, Stiramati, Shienzang und so weiter, Dharmapala-Tradition. Es gibt verschiedene Traditionen auf Grundlage von Alaya. Alaya ist samsarischer Geist. Weil der Buddhismus lehrt, im Gegenteil zu anderen Religionen, damit man sich nicht über die höchste Realität irrt, muss man erst die konventionelle Realität verstehen, wahrheitsgemäß. Sonst besteht Gefahr, dass man an diese höchste Realität anhaftet und wegen höchster Realität kann man unglaublich negative Taten tun, was auch geschah in unserer Geschichte und geschieht noch jetzt. Deswegen, damit man sich nicht über diese höchste Realität irrt, muss man wahrheitsgemäß erkennen, die Realität von Samsara, die Realität, die von Unbeständigkeit. Und von Ichlosigkeit, von dieser Unbeständigkeit. Wenn man das nicht verstanden hat, man wird immer Tendenz haben, diese höchste Realität als Objekt von Anhaftung und man wird dann, erste Prinzip von Yoga ist Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Wenn man das macht, dann ist man weg von Yoga, weil Yoga und Gewalt kommen nicht zusammen. Wenn wir Yoga praktizieren und Yoga verstehen, wir üben Gewaltlosigkeit. Und wir Buddhisten glauben, dass wir höchste Philosophie haben für Praxis von Gewaltlosigkeit, eben diese Philosophie von Ichlosigkeit. Wenn man Ichlosigkeit verstanden hat, dann kann man nicht gewaltig werden. Ist nicht möglich. Auch wenn man tätet, wird man nicht gewaltig. Das ist dann Ethik der Samuraien und so weiter. Das heißt, dass was wichtig ist, dass die höchste Realität wird wirklich ein unmittelbares Erlebnis von direkten Erfahrung. Dann wird man nicht zu Irre kommen. Nicht nur von Glaube, aber direkte Erfahrung. Das wird betont. Und es wird zu direkter Erfahrung, nur indem man die wahrheitsgemäß die Realität von Unbeständigkeit durchgedrängt hat. Und dann in Yogacara gibt es dann zwei Richtungen. Entweder wird betont diese Matrix von Tathagata, diese Zustand von Buddha, Lotus im Herzen von allen Wesen? Hm? Oder wird betont, diese Alaya Vijnana, das Grundbewusstsein, dass die Welt, die wir erleben und uns selbst, das wir erleben, dann alles zusammenfasst. Diese Alaya Vijnana ist was für eine Bewusstsein. Was heißt Alaya? Was heißt Himalaya? Alaya heißt noch heute in Sanskrit, noch sogar in Hindi kann man sagen, Alaya ist bleibe. Von dem Sanskrit Wurzel Li, Li bedeutet Stick, Nien, Saichi, da muss man kleben. Li heißt kleben. Dann, wenn der Geist klebt, er wohnt. Und wenn er wohnt, wir sind in Samsara. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn Sie das verstehen, sehen Sie klar, was Buddhismus bedeutet. Und Alaya ist der Geist, das wohnt. Wohnt wo? Wohnt in der Welt. Das ist der Geist, das sich appropriiert, das Qi, der, wie sagt man? Greif ist nicht so gut. Der appropriiert, kann man sagen? Appropriieren, auf Lateinisch, Deutsch auch, ne, sagt man, approprié. Sich eigen macht. Einnahme. Das einnimmt, kann man sagen. Das einnimmt die Sinnen und durch die Sinnen die Welt, die wir sehen. Und auch einnimmt die Samen von unseren früheren Erfahrungen. Alle früheren Erfahrungen sind gesammelt in Alaya. Alle unsere früheren Erfahrungen von was? Von dem samsarischen Geist, von samsarischen Empfindungen, Wahrnehmungen, Willen und Körpern. Wir haben unzählige Körper gehabt, unzählige Wahrnehmungen, unzählige Gefühle, wo sind die? In Alaya. Und das ist unsere ganze Welt. Dann wegen Alaya, der Geist, so wird gesagt auch in Theravada, der Geist ist Anoka. Er hat keine Bleibe. Man findet es auch in Theravada. Die Bleibe des Geistes ist dann die Empfindungen, die Wahrnehmungen und die Wille und der Körper. Dort bleibt der Geist, aber welcher Geist? Samsarische Geist. Samsarische Geist ist der Geist, das klebt. Indem wir kleben, wir sind Wesen. Der Buddha klebt nicht, sondern die Alaya wird dann zu Spiegel. Das Spiegel, die Realität, wie sie wirklich sind. Weisheit von Spiegel. Wenn die Alaya wird Weisheit von Spiegel, dann was geschieht? Diese unterscheidende Bewusstsein, durch die wir die Welt verstehen, wird zu Weisheit. Weisheit von Ichlosigkeit, von allen Wesen und allen Dingen. Jetzt dieser Prozess dann von dem Geist, das von Kleben zur Befreiung geht, ist erklärt, wie wir gesehen haben, durch 4 Objekte auf dem Wege zur Befreiung. Der Meditierende, der Yogi, erlebt 4 Objekte. So ausgesetzt, dass er im Sinne von Yogacara meditiert. Im Sinne von Yogacara heißt, warum Yogacara? Was heißt Yogacara? Verhalten von Yogi. Und Verhalten von Yogi ist, alles, was man erlebt, durch Geist erleben. Alles andere ist irrelevant. Das ist Yogacara. Diese materielle Welt, das wir normale sehen und wir denken, dass es materiell ist, ist nur äußere Seite, ist nur Transformation des Geistes. Von welchem Geist? Natürlich von samsarischen Geist. Das glaubt an Wahrheit der Personen und der Dinge. Deswegen, wir haben den Eindruck, dass diese Realität da steht im Gegensatz zu innere Realität. Äußere und innere Realität sind getrennt. Aber diese Trennung existiert nicht im Geist. Diese Trennung existiert in dieser Verblendung. Und diese Verblendung muss man erkennen. Und wie erkennt man diese Verblendung? Indem man versteht, dass die Namen, die Sätze, die Lauten, die wir anwenden, um unsere Welt zu interpretieren, überhaupt keine eigene Eigenschaften haben. Dann verstehen wir, dass die Welt, die wir erleben, ist nie entstanden. Nur in unserer Imagination, in unserer Vorstellung. Aber es ist nie entstanden. Die bedingte Entstehung, dass wir erleben, auf Grundlage von Zuneigung, Abneigung, ist nie entstehen. Wenn wir das sehr klar einsehen, dann haben wir Zugang zu der höchsten Realität. Und dieser Prozess ist erklärt dann auf Grundlage von 4 Objekten der Meditation. Ist das jetzt ein bisschen klarer geworden? Michael, hat noch irgendwelche Zweifel oder Fragen? Die letzten 2 Objekte, die ich nicht verstehe. Die letzten 2 Objekte heißen, erste heißt Shupienki, das heißt Objekt der Meditation im Sinne von Grenze. Über diese Grenze kann man nicht mehr gehen. Und was ist die Grenze von Realität? Das sind die Aggregate von Existenz. Das sind, wie gestern haben wir erklärt, das ist die bedingte Entstehung. Das sind die Ayatanas, die Sphären, 12 Sphären von Wahrnehmung, Auge, Farbe, Ohr, Geräusche und so weiter. Und 18 Elemente, wenn es noch nicht genügt. In allen diesen Dingen findet man kein Selbst. Die Frau, die ich sehe, Mann, das ich sehe, diese Tasse, das ich sehe, ist schon längst verschwunden. Was ich sehe, ist ein Bild. Weil ich unterscheide das durch mentale Bewusstsein. Und nur mentale Bewusstsein kann Bilder und Konzepte sehen. Geistesbilder. Was ist denn die zweite Ebene der Realität? Zweite Ebene ist die reflexive Bilder ohne Unterscheidung. Das ist Realität in Shamatha. Was ist Realität in Shamatha? Dasselbe Bild bleibt in Vergangenheit, in Gegenwart und in Zukunft. Dann geht man in Samadhi hinein. Was sind nochmal die vier Objekte zur Befreiung? Das ist ja da, Sie haben nicht den Text. Zweite. Wir haben erklärt, insoweit wir noch nicht direkt Objekt der Befreiung erfahren haben, wir bewegen sich uns in Meditation nur im Bereich von Bildern, reflexiven Bildern. Und wir haben erklärt, diese Bilder sind dann Geisteserzeugnis. Und sie haben auch als Geisteserzeugnis, sie haben sozusagen keine Realität. Das dritte Objekt ist dann eher eine Idee als ein Geistesbild, oder? Nein. Also, oder? Dritte Objekt. Ja. Dritte Objekt ist Limit. Wenn du gesehen hast, die Wahrheit, wie sie wirklich ist, dann bist du am Limit von deiner Wahrnehmung. Mehr kannst du nicht erfahren. Mehr als 5 Aggregate, 12 Sphären von Wahrnehmung, 18 Elementen von Wahrnehmung, von mehr als bedingte Entstehung, kannst du nicht erfahren. Und das alles ist im Rahmen von Soheit. Das ist zweite. Ist das klar? Man kann nicht über die 5 Skandas hinausgehen. Das ist alles, was du erfährst. Deswegen ist es Limit der Erfahrung. Und Limit der Erfahrung hat 2 Seiten. Die unbeständige Seite und die Soheit. Und die Soheit, wir haben erklärt, hat auch 2 Seiten. Relative Realität ist auch Soheit. Es ist Soheit, dass wenn man ein Gefühl hat, es ist Empfang von dem Objekt als angenehm, unangenehm oder neutral. Das ist Realität, wie die Schriften erklären, Abhidharma erklärt, dass man kann nicht brechen. Diese Tasse kann man brechen, Tisch kann man brechen, uns kann man brechen. Oder nicht? Wenn ich eine Pistole nehme, pum, dann bist du weg. Die Wesen kann man brechen, diese konventionelle Sachen, so wie Haus. Jetzt werden bald hier die Kutis abgebaut. Alles das kann man brechen. Aber die Tatsache, dass Empfindung ist Empfang von einem angenehmen oder unangenehmen Objekt, kann man nicht brechen. Es bleibt immer dasselbe. Deswegen ist es auch Wahrheit. Die Tatsache, dass die Erde manifestiert sich durch Härte, Erdeelement ist Härte, auch wenn es Weichheit, weiche Erde ist, so wie hier. Das ist auch weiche Erde, aber das ist immer weich. Man weiß weich, indem man weiß hart. Und diese kann sich nicht ändern. Auch wenn diese harte Dinge, so wie das, weggeht und zerbrochen wird, das kann sich nicht ändern. Deswegen ist es Realität. Was man brechen kann, ist nicht Realität im wahren Sinne. Es ist ein Konzept. Deswegen haben wir gesagt, der Kunzang, wenn er sieht, für dich ist Realität von 500 Euro, aber für Kunzang ist überhaupt keine Realität von 500 Euro. Diese Realität kann man brechen, kein Problem, aber die Tatsache, dass diese 500 Euro hat Glattheit, hat ist glatt und so weiter, ist hart oder weich, das kann man nicht brechen. Das ist Erdeelement. Erdeelement bleibt. Genauso Wahrnehmung ist die Zeichen, dass man nimmt die Zeichen von dem Objekt, das wird immer das sein, kann nicht anderes sein. Deswegen es ist Wahrheit. Dann erst muss man die Wahrheit der in Realität erkennen, dann erkennt man die ichlose Realität. Was, an was wir uns anhaften, sind unsere Konzepten, die auf Namen, Sätzen, Lauten basiert sind, aber es ist nicht die Realität, die entspricht unseren Erfahrungen. Das ist Realität, dass wir uns konstruiert haben mit dem Geist. Der Geist ist großer Zauberer. Sein Zauber ist unbegrenzt. Und diese Zauber von dem Zauberer muss man enthüllen. Dafür meditiert man. Wenn der Geist sich entblößt, führt, dann, was passiert? Die Realität wird entblößt, wird erscheinen, wahrheitsgemäß. In dieser Realität findet man kein Ich, nicht in Personen, nicht in der Dingen. In dieser Realität sind nur Erscheinungen. Okay, das kann man sagen. Aber die Realität ist nicht nur Erscheinung. Deswegen zu den zwei Realitäten, konventionelle Realität und höchste Realität, dann fügt man Realität, das fabriziert ist. Und das muss man erkennen. Wenn man erkennt hat, dass man sieht, diese Seile als Schlange, dann hat man keine Angst mehr von den Schlangen. Hm? Und wir sehen die Realität als Schlange, wo es sich nur Seilen befinden. Hm? Und diese Seilen, das sind dann, das heißt Dravya. Das ist etwas, was man nicht brechen kann. So wie Gefühl, also Gefühl, egal ob es angenehm ist, unangenehm ist, wird immer Empfang von dem Objekt, es kann sich nicht ändern. Nicht wahr? Zu jeder Situation wird nur Empfang von dem Objekt sein. Deswegen, es ist die wahre Realität. Wenn der Geist nicht reagiert, wenn der Geist nicht reagiert, er erkennt, aber er reagiert nicht. Auch wenn Emotion kommt, wird nur wahrgenommen und nicht identifiziert. Na, das ist eine andere Sache. Jetzt, das ist was anderes. Das ist Achtsamkeit. Höchste Realität ist Soheit. Höchste Realität. Härte ist aber noch keine Soheit, sondern. Härte ist auch Soheit. Aber Soheit in relativen Sinne. Also Härte ist dann nicht. Aber die. Ich habe gesagt, diese höchste Realität, diese Soheit, hat die Seite. Weltliche Seite und überweltliche Seite. Durch die weltliche Seite der Soheit kommt man zur überweltlichen Seite. Und die höchste Realität ist dann aber nur die überweltliche Seite von Soheit. Ja, die höchste Realität in Mahayana ist nicht dualistisch. Nicht weltliche, nicht überweltliche, nicht zu fassen. Wir haben das gelernt, erste. Kann man das mit Jhana vergleichen auch? Welche Jhana ist nur weltliche Realität. Aber überweltliche gibt es auch. Ja, das ist Soheit. Ja, das ist Soheit. Ja. Das ist Soheit. Das ist richtig. Nirvana ist Soheit. Na gut. Dann wir sollen weitermachen, sonst kommen wir. Jetzt ist schon fast eine Stunde, aber diese vier Objekte sind sehr wichtig. Wenn wir irgendwie zur höchsten Realität gekommen sind, und in der buddhistischen Sinne, wir sind dazu gekommen, indem wir verstehen, dass unsere Wahrnehmung nicht wahrheitsgemäß ist, und die Methode von Yogacara ist, dass es sind nur Bilder, nichts anderes. Man kann auch andere Methoden anwenden. Die Methode von Theravada ist ein bisschen anderes. Es sind nicht Bilder, sondern es sind diese Gebiet von. Erst muss man Gebiet von Weisheit erkennen, wie die Skandas und so weiter. Aber für die Yogacharins auch diese Sache sind nur Bilder. Also nur konventionelle Realität. Das, was Ichlosigkeit der Personen erklärt in Yogacara-Lehre, ist auch eigentlich nur konventionelle Realität. Aber konventionelle Realität im höchsten Sinne. alles, was man greifen kann, ist konventionelle Realität. Und Soheit ist nicht konventionelle Realität, eben indem man das nicht greifen kann. Ja? Das sollte doch klar sein. Und den Weg zu Soheit zu verwirklichen ist durch Verständnis, dass von der Realität, dass man nicht überschreiten kann. Das ist dann dritte Realität. Das ist Eingang in höchste Realisierung. Verständnis von der Realität, die man nicht überschreiten kann, auch wenn man sich sehr viel Mühe gibt. Niemand kann überschreiten. Kein Wesen kann das tun. Und das ist Realität, wahre Realität im konventionellen Sinne und wahre Realität im höchsten Sinne, im Sinne von Soheit. Nach der Lehre von Yogacara, diese Skandas, Ayatanas und so, das existiert auch nicht wirklich. Das ist nur ein Mittel, um zu verstehen, die Ichlosigkeit. Wenn man Ichlosigkeit verstanden hat, dann braucht man nicht mehr die Skandas und Ayatanas und so weiter. Alles für die Mahayana, alles, was zu Wahrheit führt, ist nur Mittel und Mittel ist nur konventionelle Realität. Dann die dritte ist, wo man jenseits des Verstandes kommt. Wo das Verstand zu Ende ging, dass die Wahrnehmung und alles zu Ende ging. Das ist die dritte. Verstand braucht man immerhin, ja, aber nicht der Verstand, das auf falsche Yogacara erklärt sehr, sehr klar, machen Sie das nicht so kompliziert. Man braucht auch Weisheit von Hören, man braucht Weisheit von Nachdenken und man braucht Weisheit von Meditation. Die drei Weisheiten braucht man unbedingt. Wir kommen auf die Grenze, das meine ich, diese Grenze. Ja, was ist das Problem? No, ich meine diese Grenze, was ist diese Grenze? Ist das, wo dann diese ganze weltliche, diese dualistische aufhört? Grenze heißt, dass man nicht kann nicht überschreiten. Das ist die Grenze. Wie kann man das anderswo? Und wie wird das umgesetzt, das heißt? Man mittelt die 18 Elemente, Aggregaten und so weiter und so fort, mit Samadhi durchdringen oder kontemplieren. Das ist ja bitte als Objekt. Na, dann muss man in Meditation, jetzt kommt später, 6 Objekte der Meditation in Yogacara. Erst muss man erkennen, Artha, dann muss man erkennen, das heißt die Tatsache, die Bedeutung und die Tatsache ist nicht dasselbe. Dann Eigenschaften Xiang, dann Ping, das heißt, ob es heilsam ist oder unheilsam ist, schwarz oder weiß, dann Zeit, ob es existiert in den drei Zeiten, oder ob es nur Konzept ist, das nicht in drei Zeiten existiert. Ja? Und dann Logik. Logik von Quantei, das heißt die Relativität. Logik von Funktion, Zuoyung. Logik von Realisierung, Gen. Und Logik von Fa'er, von Soheit. So zum Beispiel, diese Soheit hat auch genauso wie genauso wie wir erklärt haben, die Realität hat zwei Seiten. Soheit in konventionellen Sinne, zum Beispiel es ist Soheit, wenn man Anapana meditiert, dann die Gedanken gehen weg. Es ist Soheit, wenn man um unschäme Objekte meditiert, dann geht die Begierde weg. Es ist Soheit, wenn man über Liebe meditiert, im Sinne von Metta, dann geht Ärger weg. Das ist auch Soheit. Aber im weltlichen Sinne. Aber dann gibt es Soheit, die alles enthält. Und diese Soheit im weltlichen Sinne und Soheit, das alles enthält, die Leerheit im nicht-dualistischen Sinne, die ergänzen sich. Das ist Yogacara. In dieser Schule, das betont Alaya. Jetzt gehen wir weiter, sonst kommen wir nie. Der Bodhisattva Maitreya sprach den Buddha an und sagte: Weltgeehrter, wie ist der Bodhisattva in der Lage, auf Basis dieser vier Objekte Shamatha und Vipassana zu erlernen? Der Buddha antwortete dem Maitreya und sagte: Guter Sohn, das unwirkliche Dharma, wie ich es für Bodhisattvas formuliert habe, besteht aus den Sutras, den Gathas, ne Kathas, aber Gathas. Das sind die 12 Teile von Tripitaka. Prophezeiungen, Lobeshymnen, Lehrreden, Geschichten. Das Tripitaka hat 12 Teile. Jetzt ist nicht unbedingt später, Sie können das studieren. Ich werde jetzt nicht erklären. Bodhisattvas hört aufmerksam zu und akzeptiert diese Lehren in Demut, macht euch mit ihnen vertraut, reflektiert ihre Bedeutung und erlangt ein tiefes Verständnis dieser. Dann unser Wissen ist doch auf, was der Buddha gelehrt hat, basiert. Das sind die 12 Teile von Tripitaka, die versucht er sich zu vereinigen, einleiben. Das heißt, wenn man meditiert, erst muss man verstehen, was zu tun ist, wie man es macht. Und es muss in Einklang sein mit dem, was er hört, von dem Lehrer, was er liest in den Schriften. So fängt er an. Jetzt, wenn man Shamatha meditiert, was bedeutet es? Der Meditierende dann versteht das. Diese grobe Erfahrung der Realität ist ein Leiden. Deswegen er wird von dem Leiden weg, indem er feinere Realität schafft, weil er weiß, dass in grober Realität der Geist ist grob, Empfindung ist grob, Wahrnehmung ist grob, und das ist eben Leiden. Mit diesem Verständnis, das er aus den Schriften oder von dem Lehrer bekommen hat, dann er reflektiert darüber, er sieht sehr klar, dass solange sein Geist grob ist und sich mit groben Objekten beschäftigt, er kann nicht Leiden vermeiden. Dann, wie er sagt, dann geht er in Einsamkeit, reflektiert darüber, fängt an zu meditieren und realisiert die feineren Zustände des Bewusstseins, ein nach dem anderen. Das ist dann Shamatha-Verständnis. Wenn man Vipassana übt, dann versteht man, was das wahre Objekt von unserer Erfahrung ist, dass es außer den fünf Aggregaten nichts gibt. Diese fünf Aggregate, 12 Sphären von Wahrnehmung, 18 Elemente von Wahrnehmung, das alles ist durch Ursachen und Bedingungen geschafft. Und diese Ursachen und Bedingungen, die entstehen und vergehen in jedem Augenblick. Dann versteht er Leiden von Vergänglichkeit, diese Leiden von Vergänglichkeit zu Ende bringt, den Weg und dann auch die Ursache von Leiden von Beständigkeit, Unbeständigkeit. Dann, wenn er das verstanden hat, dann erbindet die feinen Objekte mit diesem Verständnis von vier edlen Wahrheiten. Dann bekommt er eine Wahrheit. Und diese eine Wahrheit heißt in Mahayana Soheit. Dann in Abgeschiedenheit meditiert mit großer Aufmerksamkeit und reflektiert das Gehörte. Erst wenn man meditieren möchte, dann muss man sehr, sehr klar verstehen, was man macht, indem man hört von dem Lehrer über Leiden von Unbeständigkeit, über Leiden von Grobheit. Grobheit und Unbeständigkeit, dann eigentlich allmählich kommen zusammen. Grobheit und Unbeständigkeit kommen zusammen. Wann kommen sie zusammen? Das wurde erklärt im zweiten Paragraph. Wenn man unmittelbar direkte Erfahrung hat von dem, was aus dieser Unbeständigkeit hinausgeht, dann sieht man die Grenzen von allen Erfahrungen, nicht von selber Erfahrungen von allen Wesen. Kein Wesen kann über Skandas, über Aggregate und über Soheit hinausgehen. Sowas existiert nicht. Dann entbläst sich diese Ichlosigkeit von allen Phänomenen von unserer Erfahrung. Kein Phänomen in unserer Erfahrung kann etwas, ein Substanz, beständiges Substanz enthalten. Auch der feinere Ebene ist unbeständig. Alle Ebenen sind unbeständig. Aber Unbeständigkeit ist nur Mittel. Die wahre Realität ist nicht beständig, nicht unbeständig, nicht ewig, nicht unewig. Die wahre Realität lässt sich einfach nicht fassen. Deswegen ist es die wahre Realität. Unbeständigkeit ist nur Mittel, um die wahre Realität zu verstehen. Wenn Unbeständigkeit wahre Realität wäre, dann gibt es keine Hoffnung, natürlich. Dann ist es Nihilismus. Die Nirvana Nirvana für die Mahayana, in der Mahayana-Lehre, Nirvana existiert nur im Sinne als Gegensatz von Samsara. Und das, was in Gegensatz zu etwas existiert, das existiert nicht im wahren Sinne. Das ist Mahayana. Nichts existiert im wahren Sinne. Beständig, unbeständig, die Bewusstsein ist Soheit. Und diese Soheit entbläst die wahre Natur der Erfahrung. Die Bewusstsein ist Soheit. Und für die Yogacharins, die damit man versteht, dass diese verdrehte Bild der Realität, das wir haben, weggeht, muss man verstehen, dass dieser Geist existiert. Wenn man das verstanden hat, ob es Mittel ist, einige Yogacharin sagen, dass es nur Mittel ist, eigene sagen, dass es wirklich ontologische Sache ist, aber das ist nicht so wichtig. Es gibt viele Interpretationen von Yogacara. Später können Sie lernen. Aber was wichtig ist, im Sinne von Mahayana, alles das ist nur Mittel. Im letzten Ende, das gibt auch in Theravada, muss man alles loslassen. Dharma muss man auch loslassen. Ernüchterung. Aber damit man Dharma loslässt, muss man erst nicht Dharma loslassen. Und das ist, wird sehr oft missverstanden. Wenn man nicht Dharma verlassen hat, dann muss man auch Dharma verlassen. Sonst, man versteht nicht, was kommt am Anfang, dass die wahre Realität lässt sich nicht fassen. Und dann ist es perfekte Gewaltlosigkeit. Solange es etwas gibt, was man fassen kann, dann die Gewaltlosigkeit wird nicht perfekt. Dann die Skandhas und Ayatanas und so weiter, die existieren für in Mahayana nur als Mittel. Also konventionell nicht im wahren Sinne. Das ist da der Unterschied. Man praktiziert, sie reflektiert mit ununterbrochener geistiger Achtsamkeit. Die Übersetzung ist nicht ideal, aber okay. Wenn ihr auf diese Weise korrekt verweilt, dann werden Körper und Geist Leichtigkeit und Ruhe erlangen. Das ist die Voraussetzung für Meditation. Solange wir nicht in diesem Zustand sind, dann sozusagen, es ist keine Meditation, es ist nur Vorbereitung für Meditation. Wie erkennen Sie, dass jemand wirklich Fortschritte in Meditation macht? Das bleibt. Er lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Diese Leichtigkeit, Entspannung bleibt immer. Wenn Sie mal einen höch realisierten Mensch treffen, und jetzt gibt es nicht so viele in diese Prashravdi, Entspannung und Klarheit sogar strahlt von seinem Haut. Hm? Solche, es gibt, haben Sie nicht getroffen, solche? Ja, in Burma gibt es noch einige, in Tibet auch. Hm? Als ich in Tibet war, habe ich einen Yogi gesehen, der 30 Jahre in Dunkelheit gesessen hat, in seiner Kuti. Hm? Sie haben mir habe einen Rinpoche getroffen, und sie strahlt wie Sonne, die ganze Haut. Es gibt noch solche Menschen. Und in Indien glauben viele Leute, weil es solche Menschen noch gibt, dann diese Welt geht nicht, noch bleibt, weil sie gute Energien schicken. Die haben unheimliche Macht. Da müssen wir noch ganz viel praktizieren. Naja. Jetzt aber weniger und weniger Menschen sich ernst beschäftigen mit Meditation. Aber ohne Meditation, dann so glaubt man, die religiöse Leute glauben, die Welt geht herunter, weil diejenigen, die meditieren, noch schicken gute Energien zu der Welt. Die Welt bleibt noch. Naja, das ist aber eine andere Frage. Also was heißt das? Die Yogacara, obwohl die Worte sind illusorisch, man muss sich auf die Worte verlassen. Indem man sich auf die Worte verlässt, dann nur dann kann man richtig kontemplieren, und wenn man richtig kontempliert, kann man dann richtig meditieren, und wenn man richtig meditiert, wird man richtig verwirklichen. Das heißt, die Worte haben keine Eigenschaften, sind illusorisch. Trotzdem, die sind Grundlage für unser Verständnis. So, dann in anderen Worten, wie ich gesagt habe, in der Tradition von Yogacara, die Meditation geschieht im Verständnis von 16 Objekten. Wir haben 4 gehabt, dann jetzt 12 noch zusätzlich. Und diese 12 zusätzlich dann als gesamte 16. Das ist einfach nur Zusammenfassung. Das heißt nicht, dass unbedingt nur 16 oder 4. Das ist nur Erklärung. Und ohne Erklärung, wie wir sehen, wir können nicht richtig arbeiten. Wir brauchen eine Erklärung, damit wir richtig arbeiten. Aber die Erklärung ist nur Erklärung. Sobald man daran haftet, die Erklärung verliert die Funktion von Mittel der Befreiung. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Jetzt, damit man die Meditation lernt, dann braucht man, warum nicht 5, man kann noch zufügen, oder wegnehmen, aber Yogacara dann sagt, 5 Objekte, die verantwortlich dafür sind, dass man das Benehmen reinigt. Damit man richtig meditiert, muss man das Benehmen reinigen. Man muss sich im Einklang mit Dharma benehmen. Und wie? Dann das heißt Charita Vishuddhi. Charita Vishuddhi, dann Ärger zu vermeiden, man meditiert Metta. Zu viel Sinnlichkeit zu vermeiden, man meditiert über unschönen Objekten. Asubha. Unnützliche Vitarkas oder Denken zu vermeiden, man meditiert über Einatmen und Ausatmen. Stolz zu vermeiden, man meditiert über die 6 Elemente. Der Mensch, die Wesen sind nur Erde, Wasser, Feuer, Wind, Raum und Bewusstsein. Nichts davon ist wertvoll genug, damit man dran anhaftet. Und damit man diese Tendenz von Verblendung bremst, dann meditiert man über bedingte Entstehung. Das sind die Objekte der Reinigung von Benehmen. Ja, bitte. Bitte? Über Sinnlichkeit, zu viel Sinnlichkeit zu verfolgen. Begierde, zu viel sinnliche Begierde. Dann meditiert man über unschöne Objekte. Ist da auch Essen mit einbezogen? Das ist auch einbezogen, aber das ist eigentlich andere Meditation. Was gemeint ist, ist Asubha-Meditation. Asubha gibt es über Körperteile und über die Leichen. Den Körper, an den wir anhaften, wenn man ihn verteilt an die verschiedenen Teile, Haare, wenn man nur Haare sieht, wird man nicht angezogen. Wenn man nur Zähne sieht, wird man nicht angezogen. Wenn man nur Fleisch sieht, wird man nicht angezogen. Wenn man nur Knochen sieht, wird man nicht angezogen. Wenn man nur Urin und Kot sieht, wird man nicht angezogen. Wenn man nur Sehnen sieht, wird man nicht angezogen. Aber wenn man das alles zusammen bedeckt sieht, dann wird man angezogen. Das ist unschöne Objekte da. Wie meditiert man über Essen zum Beispiel, wenn man anhaftet an Schokolade oder Dann kaut man das richtig, sieht man, wie es sich mit Speicher mischt, wie es dann, wenn es geschluckt wird, wie es durch die Rohre geht, dann wie es, wenn Sie gute Konzentration haben, können Sie sehen, wie es im Bauch dann absorbiert wird, dann wie es zu Kot wird, später, dann haben Sie nicht mehr so große Lust an Schokolade? Das ist das. Verblendung. Das ist Reinigung von Charita Vishuddhi. Shinching. Dann gibt es 5 Objekte von Kaushalyam. Kaushalyam heißt von den Mitteln, um Weisheit zu entwickeln. Shan Qiao Yuan. Dann Xin Qing Yuan. Und was sind die Objekte, die dann Mittel sind, um Weisheit zu entwickeln, über denen man meditiert? Erst die Aggregate, welche Weisheit? Weisheit von Ichlosigkeit, Aggregate, die 12 Sphären der Betrachtung, Auge, Farbe bis Geist und Geistesobjekte, 18 Dhatus, Elemente der Betrachtung, Auge, Farbe und Augebewusstsein und so weiter. Dann wieder bedingte Entstehung und Bhavya, Abhavya, was möglich ist und nicht möglich ist im Sinne von bedingten Entstehung. Das sind 5 Objekte, die Mittel sind, um wahrheitsgemäß die Realität zu sehen. Und dann gibt es Objekte der Reinigung, weltliche Reinigung und unweltliche Reinigung. Weltliche Reinigung und überweltliche Reinigung. Objekte von weltlichen Reinigung ist dann Objekte von Shamatha, auf Grundlage von den weltlichen Objekten. Durch diese weltlichen Objekten dann wird der Geist gereinigt, so wie Sie jetzt praktizieren über Atmen. Wenn Sie konzentriert über Atmen meditieren, dann diese selbe Atmen wird dann den Geist reinigen. Das ist weltliche Reinigung mit weltlichen Objekten durch Konzentration. Licht auch, natürlich. Licht ist Kasina. Aber das ist weltliche Reinigung. Das heißt, eigentlich diese Meditation im Sinne von weltlichen Reinigung heißt Geist. Entwicklung des Geistes. Wahre Geist ist reiner Geist. Und reiner Geist geschieht aufgrund von Erfahrung von immer feineren und feineren Objekten. Alle Klässe sind beseitigt. Ja, aber nur so lange es weltliche Objekte sind, aber es sind beseitigt, aber nur für gewisse Zeit. Solange man in Samadhi ist, ist der Geist rein. Keine Befleckungen in Samadhi. Aber wenn man aus Samadhi hinausgeht, dann die Befleckungen kommen wieder. Solange man nicht realisiert hat, die Realität, wie sie wirklich ist. Jetzt in Yogacara, diese weltliche Reinigung ist ein Mittel, sehr wichtig zu verstehen, um den Geist an sich selbst zu wenden. Dann Shamatha eigentlich ist die wichtigste, wird zur wichtigsten wichtigste Meditation. Weil Objekt von Shamatha ist Geist. Deswegen haben sie gelernt, dass reflexive Bilder, die kommen aus dem Geist. Und die Erfahrung von bloßen Geist ist Inhalt von Befreiung. Weil Geist ist Soheit. Aber am Anfang muss man meditieren über die weltlichen Objekte, so wie Atmen, damit der Geist sich in sich schließt. Dann meditiert man darüber, dass diese Objekte von Shamatha sind nur Geistesbilder, die von Geist selbst geschaffen sind. Und dann Objekt von Shamatha wird die höchste Realität, die nicht-dualistische Realität. Aber dazu kommen wir später. Aber man fängt an damit, dass man versteht, wenn man in Samadhi ist, der Geist ist rein. Und der Geist in Samadhi ist wahre Geist. Deswegen man sagt, die Lehren von Samadhi ist Lernen von reinen Geist. Aber solange Objekt ist weltlicher Objekt, dieser reine Geist, bleibt so lange man in Samadhi ist. Wenn man aus Samadhi weggeht, dann diese Samen von Anhaftung und von Ärger können wiederkommen. Aber in Samadhi sind sie geschüttelt. Die Stufe von Reinigung hat 3 Stufen im Buddhismus. Und wir meditieren damit, wir reinigen. Erste Stufe ist auf Ebene von Sila. Zweite Stufe ist auf Ebene von Samadhi. Sila hat Kraft genug, um Paryutana. Was ist Paryutana? Paryutana ist, dass diese Begierde, Hass und so weiter, aktive Karma durch Körper und Sprache erzeugen und diese dann kommt zum Ausdruck. Man wird täten, man wird liegen, man wird stehlen und so weiter. Dann erzeugt man negative Karma, die bleibt. Und das kann man zähmen durch Sila. In Samadhi also durch Sila kann man zähmen nur die Taten von Körper und Mund, aber kann man nicht zähmen die Taten von Geist. Wenn man Sila übt und, oder wenn man meditiert und noch nicht in Samadhi ist, dann kommen immer noch negative Gedanken. Das haben sie selbst erlebt. Dann die Sila hat nicht Kraft, um die negative Gedanken zu zähmen. Diese Kraft gehört zu Samadhi. In Samadhi keine negative Gedanken, unmöglich. Keine Befleckung des Geistes, unmöglich. Aber nur solange man in Samadhi ist. Dann das, was dann vollkommen die Befleckungen beseitigt, das ist die Anasava Panya, die Weisheit ohne Befleckung. Und diese Weisheit ohne Befleckung ist auf Grundlage von Samadhi. Wenn Samadhi nicht vorhanden ist, diese Weisheit ohne Befleckung wird nicht erscheinen. Ja, im Sinne, dass Sila ist, die Ziegelung der Sinne. Nicht im Sinne, dass Sila ist, das heißt nicht, dass wenn man Sandalen nicht nach Vinaya trägt, dass man kann nicht in Samadhi hineingehen. Das ist nicht so. Oder dass man Robe so wie durcheinander hat, so wie ich offen mache, dass man nicht Samadhi erlangen kann, das bedeutet nicht. Das bedeutet, dass man nicht die fünf Sinnen ziegeln kann. Dann kann man nicht natürlich in Samadhi gehen. Und dann, wir haben Reinigung durch überweltliche Objekt. Und das sind die vier edlen Wahrheiten, für Mahayana dann Soheit. Die vier edlen Wahrheiten lassen sich zu einer Wahrheit zusammenfassen. Und diese Wahrheit heißt Soheit. Keine andere Wahrheit gibt es. Der Buddha lehrt auch in Theravada, Wahrheit gibt es nur eine. Vier Wahrheiten ist nur Mittel, um diese eine Wahrheit zu verwirklichen. Das ist Mahayana. Dann, Sie haben jetzt von vier Objekten, diese vier Objekte, das wir erklärt haben, heißen Apya Alambana. Apya Alambana, das heißt die Objekte, die alles entschließen. Aber damit man alles versteht, dann wird es ergänzt zu den, mit den Objekten, die ich erwähnt habe. Und wenn man diese Objekte gemeistert hat, dann hat man Meditation gemeistert. Dann heißt es Karya Nishpana. Sie haben übersetzt Pflicht getan. Aber in der Tat, Pflicht getan bedeutet, es getan, was getan werden muss. Das ist die Bedeutung. In anderen Worten, Befreiung. Für Mahayana, auch für die meisten Schulen von Mahayana, diese Befreiung von Arahat ist auch nur Weg zu der wahren Befreiung, dass die Befreiung von Soheit ist. Die meisten Mahayana-Schulen so, aber Ausnahme ist die Schule von Asanga, die Alaya. Die sprechen auch von drei Sorten von Befreiung. Aber die meisten Mahayana-Schulen sind einig, dass die wahre Befreiung ist die Befreiung von Buddha. Befreiung von Arahat ist nur Mittel zu dieser Befreiung. Das ist auch Besonderheit von Mahayana. Aber das ist nicht so wichtig, das ist nur Theorie. Und Mahayana sagt das sehr klar. Und Theorie ist nur Theorie, man darf nicht daran anhaften. Es ist nur Mittel zu erklären. Deswegen kein Problem. Es ist viel besser an Silas zu hängen als an andere Sachen. Aber Sila ist Dharma. Erst muss man an Dharma hängen, damit man von Dharma los wird. Das ist klar. Aber solange es der Hängen an Dharma da ist, dann ist es auch Fadje, wie sagt man? Anhaftung an Dharma. Anhaftung an Dharma muss man auch loswerden. Dann ist alles getan, was getan werden muss. Aber damit man Anhaftung an Dharma los wird, muss man erst Dharma richtig praktizieren und üben. Das wird missverstanden. Heutzutage gibt es viele Leute, die das nicht verstehen, besonders in unserem Kulturkreis. Sie wollen gleich Resultate, Diamanten weg. Sie wissen nicht mal, was Kanda ist und denken, ah ja, wir sind Größten, wir benutzen Begierde, um Höchste zu realisieren. Ja, so lernen sie. Resultat wird sich zeigen. Bestimmt diese Leute dann werden viele Hindernisse finden. Eher oder später muss es geschehen, weil es Missverständnis ist. Schon Zeit überschritten, ist das einigermaßen klar? Michael, keine Fragen? Es sind da so viele Sachen, muss man langsam studieren, dann ich fasse das ein bisschen zusammen, damit wir so irgendwelche allgemeine Vorstellung haben von dem Text. Dann, Sie kennen, wenn Sie wollen, Sie kennen dieses sechste Kapitel, dann fotografieren oder so. Oder im Internet, kannst du geben Referenz, wo Sie das im Internet, ja? Internet nur englische Version. Sind die Aufnahmen zu erwerben, die jetzt hier in dem Kurs gemacht sind? Nein, die sind nicht zu erwerben. Die kannst du sie übertragen lassen. Aber es ist unverkäuflich. Sie kennen natürlich dem Kloster, das ist die Sitte, dass man Dana gibt. Und überall in Vietnam und so Kloster gibt, die Aufnahmen und Bücher und die Laien dann geben Dana. Na gut, dann machen wir kleine Pause und dann rezitieren wir und meditieren wir. Ja, natürlich. Wenn wir nach Yoga erreicht, dann ruft das Yoga nach dem Bruder werden. Nach dem Benehmen nach Yoga, ja. Und dann kommt Frucht des Yoga. Frucht des Yoga, natürlich. Was ist genau? Frucht von Yoga, Befreiung. Soheit. In Mahayana Sinne. Ein Geschmack. Ist Soheit auch gleich Buddha? Das ist Ihre Frage. Soheit ist Buddha, natürlich. Tathata. Dharmata. Tathata, Dharmata, Bhuta, Artata. in Sanskrit viele, viele Worte, die Synonym sind. Hm? Fa-shin, Fa-ju, Fa-tie. Genru. Das sind alle Synonyme. Fa-shin, Fa-ju, Fa-tie, Genru. Jenshui, Bhuta Artata, Jenshui, die wahre Bedeutung, höchste Bedeutung, das sind alle Synonyme. Fa'er. Dharmata. Aber Nuance ist ein bisschen anderes. Dharmata? Dharmata. Dharmakaya. Dharmakaya. Das ist identisch. Dharmakaya. Dharmakaya und Dharmata. Es ist identisch, aber wird anderes angewendet. Dharmakaya ist die Sonderheit von Buddha. Und Dharmata ist die wahre Zustand von allen Dingen. Dann man sagt normalerweise nicht, dass alles ist Dharmakaya. Buddha ist Dharmakaya. Aber Dharmata ist alles. Betrachtung vom dritten Objekt, Aggregat, der bedingte Entstehung, Elemente. Da habe ich das Gefühl, es ist nicht Meditation, es ist so wie Lernen, Studieren. Ja, das ist Objekt der Realisation, nicht Objekt von Studium. Also man muss die Sachen, die zu realisieren sind, muss man sehr klar begreifen. Dann natürlich muss man meditieren, sonst ist nur Name. Alle diese Objekte sind nur Namen, muss man sie realisieren natürlich. Aber in der Yogacara-Tradition werden die Namen so angewandt, dass man versteht, dass die wahre Forschung, andere Forschung gibt es nicht, ist nur Forschung des Geistes. Alles, was Meditation ist, ist eigentlich Forschung des Geistes, nichts anderes. Und das ist das Missverständnis von vielen, dass sie das lernen, aber nicht realisieren. Naja, so ist es. Aber mindestens lernt man das, dann ist schon besser als nichts. Sonst diese Tradition geht verloren. Natürlich, man in Taiwan oder so, man lernt, man bekommt Stipendium und man lebt ziemlich wohl, man hat Geld, man hat viele gute Sachen, dann man gibt sich nicht so viel Mühe für Meditation. Und in den modernen buddhistischen Ländern, so wie Japan, Taiwan, China auch, sogar in Tibet, in Gelug und so, die meisten, sogar Mönchen lernen nur. Nicht viele meditieren. Das sind jetzt dann daraus noch ein anderes Problem. Das heißt, Anhaftung von Gelernten. Naja, es gibt, aber es soll nicht geben, wenn man richtig lernt. Soll nicht geben. Deswegen ist es so wichtig, dass man richtig lernt mit einem kompetenten Lehrer. Dann wird es nicht passieren. Sogar die Missionäre lernen Buddhismus, um Buddhismus zu kritisieren. Sowas gibt es auch, natürlich. Weil man hat schon Absicht, wenn man lernt mit einem Absicht, so viele lernen Buddhismus, um die Prüfung abzulegen und Karriere machen. In den buddhistischen Ländern ist es so. Viele Mönche, die in Indien, die Thai-Mönche und so weiter, die kommen nach Indien zu lernen, sie bekommen ein Stipendium, dann sie lernen, dann bekommen sie Magister, manchmal sogar verfalschen sie, in Indien ist möglich, und bekommen sie sogar PhD, und dann kehren sie zurück nach Thailand und bekommen sie besten Job in Regierung, weil in Thailand wird sehr geschätzt, wenn jemand Mönch war für gewisse Zeit und hohe Qualifikation hat, dann gleich beste Job in Regierung. Aber sie kommen dann zu lernen, aber haben überhaupt kein Interesse an Meditation oder so. Nur lernen, damit sie Karriere machen. Viele solche Mönche. Vietnamesische Mönche auch, ich nicht. Die bekommen ein Doktorat in Indien und dann machen sie Karriere. Es gibt auch so. Nein, in China, Tibet und so gibt es auch, jetzt nicht mehr, aber früher in China auch. Jetzt die traditionelle Ausbildung, traditionellerweise ist nur in Tibet und Burma noch erhalten, glaube ich. Sogar in Thailand ist schon mit moderner Erziehung, Universität, Erziehung. Aber in Burma ist noch. Die lernen alles auswendig. Ist nicht so. Ich habe ein bisschen so Abhidharma gelernt. Wenn man nicht auswendig gelernt hat, der Lehrer wird nicht erklären. Und die indische Philosophie ist alles in Sutras. Dann muss man auswendig lernen, die Sutras, so wie grammatische Sutras. Nur dann der Lehrer erklärt den Inhalt. Ich habe ein bisschen so Abhidharma gelernt. Wenn du nicht rezitierst diese Abhidharma vor dem Lehrer, er wird nicht erklären. Dann sie müssen alles auswendig von schon kleinen Kindern, wenn sie gehen in ein Kloster, sie groß, so wie in Hunesaal oder wie sagt man, die Hühner, quack, quack, quack. Alle lernen zusammen, rezitieren, bis es im Gedächtnis, dann machen sie Prüfung, höhere Prüfung. In Burma gibt es noch Mönche, die ganze Tripitaka auswendig gelernt haben. Jedes Jahr gibt es Examen für gewisse Teil von Tripitaka und dann machen sie weiter und weiter. Ich glaube, 6 Mönche haben ganze Tripitaka. Wissen Sie, wie groß es ist? Alles auswendig. Ich habe dann diese Abhidhammata Sangha, muss man auswendig lernen. Dann der Lehrer erklärt. Kapitel nach Kapitel. Aber es hat auch Vorteile. Welche sind Vorteile? Wenn man auswendig lernt, dann Gedächtnis wird gut. heutzutage zu meiner Zeit, wir haben noch, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Tschechien, wir haben alle lernen, auswendig lernen müssen, gewisse Gedichte, gewisse Abschnitte von Literatur, tschechische Literatur, Weltliteratur, auswendig, Prüfung. Jetzt neue Generation nicht mehr. Nur Computer und so vergleichen. Ist das in Deutschland auch so oder ihr lernt noch Goethe oder so auswendig? In Polen hat man noch gelernt. Ja? In Tschechien glaube ich kaum, jetzt nicht mehr. Es wird nicht mehr verlangt, dass man Gedächtnis trainiert. Und die traditionelle Erziehung ist auswendig. Das war bei uns auch genauso. Die frühere Generation, die haben auswendig gelernt. Okay, dann machen wir ein bisschen Rezitation. So, jetzt Metasutta, jetzt rezitieren wir auf Pali und Sanskrit, morgen wieder auf Deutsch. Karaniyamattakusalene yantang santang padam abhisamecce sako ujuce sujuce suvacho chas Semudu anatimani, santu sakoce subaroce, apakichoce salahukavutti, santindrioce nipakoce, apakgabo kulesu ananukindoa, nachakundang samachare kinci, yenye vinyu pare upavadeyum, sukino va kemino hontu, Sambe satta bhavantu sukitatta yeke chipana bhutatti tasava thavarava anavasesa diga vaye mahantava majima rasaka anakatulla ditha vaye va additha yeche dure vasanti avidure Bhuta va sambhave siva sambhe satta bhavantu sukitatta Naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi Vyaro sana patiga sanya na anyamanya sadukam michaye Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe Evampi sabbhute sumanasam bhavaye aparimanam Metancha sambalokasmin manasam bhavaye aparimanam Udanga doache tiriyanche asambhadam averam asapattam Thittang charan nisinnova sayanova yavatasa vigatamindva Etam satim aditeye brahmam etam viharam idama. Ditincha nupagama silava dasanena sampanno. Kame suvine yagedam nahi jatu gambaseya punareti ti. Jetzt segnen, in Sri Lanka nach diesem immer kommt segnen. Etena sacheva jena hotu te jaya mangala. Etena sacheva jena nasantu sabu padava. Etena sacheva jena sambe roga upasamentu te. Das sagen dann die Mönche für die Laien. Durch die Wahrheit von diese Worte möge alles für euch in Zeichen begünstigt sein, in Zeichen von Qixiang, in Zeichen von auspicious, wie sagt man auf Deutsch, in Zeichen von günstigen, möge alles für durch Wahrheit diese Worte möge alles günstig für euch werden. Jayamangalam. Mögen sie frei sein von allen Katastrophen und mögen sie frei sein von allen Krankheiten. Durch die Wahrheit diese Worte. Nach der Rezitation sagen immer die Mönche. Und jetzt Tapejo. Die Mantra von großem Mitgefühl von oder Dharani von großem Mitgefühl von Avalokiteshvara. Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Bhayeshu Trana Karaya, Tasmai Namaskritya, Imam Arya Avalokiteshvara, Tava Nila Kanta, Namo Hridayam Avartaishyami, Sarva Artha Sadhanam Shubham Ajeyam, Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam, Om Tat Yatha Aloke, Aloke, Loka, Mati, Atikrante, He, He, Hare, Maha, Bodhisattva, Smara, Smara, Hridaya, Kuru, Kuru, Karma, Sadhaya, Sadhaya, Dhuru, Dhuru, Vijayante, Maha, Vijayante, Dhara, Dhara, Dharendreshwara, Chala, Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshwara, Raga, Visham, Vinashaya, Dvesha, Visham, Vinashaya, Moha, Chala, Visham, Vinashaya, Hulu, Hulu, Mala, Hulu, Hulu, Mala, Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Budhaya, Budhaya, Maitreya, Nila, Kanta, Darshana, Praradaya, Swaha, Mahasiddhaya, Swaha Siddha Yogeshwaraya, Swaha Nilakantaya, Swaha Chakrayuk Padmahastaya, Swaha Chakrayuktaya, Swaha Shanka Shuddhane Bodhanaya, Swaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya, Swaha Vyagra Charma Nivasanaya, Swaha Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshwaraya, Om Siddhyantu Mantra Padhaya, Swaha. Und jetzt diese Herz-Sutra rezitieren wir auf Sanskrit. Jetzt verehren wir die Gottheit von Weisheit bei uns Sophia. In Indien, Pragya Paramita. Om Namo Bhagavatyai. Arya Pragya Paramitayai. möge Sophia, Brahma, Pragya Paramita euch alle segnen, hm? Dass sie durch Weisheit befreit von Leiden werden, hm? Durch Kraft von diesen Worten. Wie geht das? Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambhirayam Pragyaparamitacharyam Charamanu Vyavalokaya Tisma Panchaskandastamscha Svabhava Shunyan Pashyatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Eva Rupam Rupam na pritak shunyata, shunyataya na pritak rupam. Yat rupam sa shunyata, ya shunyata tat rupam. Evam eva vedana samya, samskara vijnanani. Iha shariputra sarva dharma, shunyata lakshana. Anutpana anirudha amala, avimala anuna, aparipurna. Tasma chariputra shunyataya na rupam na vedana na samgya na samskara na vijnanam na chakshu shrotra gana jihva kaya manamsi na rupa shabda ganda rasa sparshtavya dharmaha na chakshu vijnana dhatu yavan na mano vijnana dhatu na avidya kshayo yavan na jara maranam na jara Marana Kshayo, na dukha samudaya niroda margaha, na gyanam na prapti, na aprapti. Tasma chariputra praptitva, bodhisattvasya, pragya paramita mashritya viharati, achita avarana, chita avarana nastitva, atrasto viparyasa tikranto nishta, nirvana praptaha. Triadva vyavastita sarva sambuddha pragya paramita mashritya anuta samyak sambodhim abhisambuddha tasma jyatavyam pragya paramita mahamantro mahavidya mantro anutara mantro sama asama mantra sarva dukha prashamana satyam amityatvat pragya paramitaya ukto mantra tatyatha Gate, gate, para gate, parasam gate, bodhisvaha. Gate, gate, para gate, parasam gate, bodhisvaha. Gate, gate, para gate, parasam gate, bodhisvaha. So, jetzt meditieren wir mit Einatmen. Wir akzeptieren im Gestalt von schwarzen Wolke das Leiden von allen Wesen und mit Ausatmen im Gestalt von weißer Wolke wir wünschen allen Wesen, dass sie sich von Leiden befreien. Jetzt dann, indem wir Yogacara lernen, wir meditieren auch, diese schwarze, weiße ist alles Produkt des Geistes. Obwohl Metta und Mitgefühl ist die Wahrheit, der Geist ist nicht schwarz und auch nicht weiß, aber er schafft die weiße Farbe und die schwarze Farbe. So übertragen wir Verdienst für Wohl von allen Wesen. Möge das wenig Verdienst, das wir heute durch Lernen und Meditation erworben haben, für Wohl von allen Wesen werden, jetzt auf Vietnamesisch. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Eta vata cha me hi sambadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha me hi sambadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha me hi sambadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu lokasasana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu desana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu tumamparam. Devo vasatu kalene sasa sampati hotu cha phito bhavatu loko cha raja bhavatu dhammiko. Sadhu sadhu sadhu. Om itobo.